Eins, zwei, drei. Ba ba ba ba. Di di di di. Ba ba ba ba. Di di di di. Ba ba ba ba. De de de de de. Ba ba ba ba. De de de de. Ba ba ba ba. Di di di di. Ba ba ba. Weil du dich fragst, dann mach doch diese Lieder. Und dann die bitteren bösen Texte schreit. Sei bitte nicht entsetzt, denn ich gestehe dir jetzt. Ich bin Sender und was mich dazu treibt. Es ist nur Hass, es ist nur Hass. Nach dem blanken Abgrund wie von Hass. Es ist nur Hass, es ist nur Hass. Nach dem blanken Abgrund wie von Hass. Fällt dir ein, zuerst zu sehen? Ich ruf mit der schnarrenden Stimme der 20er Jahre. Rabe! Nein!